So, das ist so ein bisschen mein Zentralstück für heute gewesen. Es ist sehr schwierig, über den Artikel wirklich zu sprechen. Ich habe da heute noch mal gelesen heute und drüber nachgedacht. Aber ich möchte jedem von euch auf jeden Fall extrem ans Herz legen, wenn ihr Englisch könnt. Das ist der Artikel, der auch in dem Spiegelartikel, den wir vorhin schon mal hatten, dieser Kolumne zitiert wurde. Und es geht praktisch, es ist ein Kurzeinblick in die Fundamente der Postmoderne, also der Bewegung der Postmoderne, weil die wiederum ist ein Grundstein dafür, dass die Queer Theory entstanden ist, weil die Postmoderne hat gesagt, alles um uns rum, also jetzt mal vereinfacht sehr, alles um uns rum ist ein soziales Konstrukt, alles besteht nur durch Klassendruck und Unterschiede, und das Individuum hat eigentlich so gut wie gar keine Handlungsfreiheit, sondern wird nur getrieben. Also das, was dann und darin auch einschließend Kritik an Religion, aber auch Kritik an Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaft kann nicht objektiv sein. Wissenschaft ist auch von Männern geprägt, von Frauen, von allem Möglichen geprägt, von den sozialen Umständen geprägt und kann deswegen nicht allgemeingültig sein. Eine Sache, die die Queer Theory ja dann nochmal radikalisiert hat und noch mehr auf ihre Fahnen geschrieben hat, noch mehr dieses rausgestellt hat, alte weiße Männer haben die Wissenschaft gemacht und deswegen kann 2 und 2 auch 5 sein. Und der Artikel beschreibt wunderschön, wie halt der konstruktive Ansatz von dieser Postmoderne in den Hintergrund getreten ist und heute halt nur noch dieser destruktive Ansatz herrscht, dass alles dekonstruiert werden muss und dass hinter allem praktisch diese bösen Mechanismen gesehen werden müssen, die das Individuum bedrohen. Ja. Und es sind ein paar sehr schöne Gedankenexperimente drin, mit denen Leute halt diese Postmodernisten konfrontiert haben. Zum Beispiel, wenn man irgendwie versucht, einen Tennisball in eine Weinflasche zu tun, durch den Hals, und probiert das dann mit ein paar Tennisbällen und sagt dann, nee, das funktioniert nicht. In welcher Weise haben dann Geschlecht, Stand, sexuelle Orientierung oder noch irgendwas Einfluss auf den Fakt, dass die Tennisbälle nicht in die Weinflasche passen? Ja? Also ist ein super interessanter Artikel, ist relativ lang, muss man sich Zeit für nehmen, lohnt sich aber unglaublich, finde ich, einfach um so ein bisschen dahinter zu schauen, wo diese ganze Kulturmarxismus, Frankfurter Schule Scheiße im Endeffekt herkommt, deren Früchte wir im Moment ernten. Also ich will gar nicht mal so weit gehen und diese Denker verdammen, aber ja, was inzwischen daraus gemacht wird, ist erschreckend. Ja, es hat halt eben dieses Potenzial zum gesamterklärerischen, ja, also das, wenn du halt diese Methodiken anwendest, die kannst du halt auf alles anwenden. Und wenn die Leute das halt machen und dann irgendwie meinen, sie hätten jetzt, der Weisheit halt letzter Schluss damit gefunden, und das ist ja leider heutzutage häufig der Fall, dann läuft das halt so. Also, wäre auch mal dieses Buch hier Ja, gelesen aber wie von den gesagt. von Horkheimer und Adorno hier, wie heißt dieses Ding? Dialektik der Aufklärung. Und da waren schon so ein paar Sachen bei, die ich ganz interessant fand. Wie halt Als irgendwie, Denkanstöße, ja, aber nicht ja, wie halt irgendwie zum als Beispiel diese Gesetze. Erklärung, dass die Leute halt ihre eigene Schwäche in anderen Leuten sehen und deswegen halt anfangen, die zu hassen, also weil sie halt ihre eigene Schwäche hassen. Das fand ich zum Beispiel war ein ganz interessanter Ansatz. Da steckt, glaube ich, viel Wahrheit dahinter. Aber ja, es kann auch genauso gut Humbug sein. Das ist ja im Prinzip egal, aber es ist halt ein interessanter Gedanke. Ja, aber das ist ja das Ding, es könnte Humbug sein, und solange du das im Hinterkopf hast, diskutierst du ja Ideen. Aber sobald du das halt als in Blei gegossene, festgestellte Tatsache hast, ja, Ja, und dann die haben wird's halt gefährlich. lauter anderen Kram auch, weil die waren ja quasi damals in Kalifornien im Exil und die haben halt auch gewettert gegen diese ganze Unterhaltungsindustrie in Kalifornien. Die fanden das halt alles total faschistisch da irgendwie. Fun ist ein Stahlbart. Dass halt irgendwie Das ist, glaube jede, ich, ein Zitat. das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall halt, dass diese auch diese ganzen Ja, dass halt diese Stereotype in den Filmen halt immer wieder vorkommen. Das war halt so wie eine Industrie, irgendwie Massenfertigung und so. Und das haben sie halt dann irgendwie angeprangert. Oder Jazzmusik haben sie auch irgendwie kritisiert als faschistisch irgendwie, weil diese Improvisationen irgendwie immer auf die gleiche Art und Weise gemacht werden und so. Ja, es war schon viel verrücktes Zeug dabei auf jeden Fall. Ja, aber damals hat man das Kindern nicht in der Schule beigebracht, Das weißt ist wohl wahr, ja. Ja, das Problem war ja auch, als sie dann wiedergekommen sind, halt eben, da haben sie ja dann die Nachkriegsbildung halt ziemlich stark beeinflusst mit diesem ganzen Fokussieren auf nie wieder Krieg und so weiter und so fort. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen quellenverantwortlich, deswegen. Denke ich, spätestens morgen früh habt ihr auch die Quellen. Und ansonsten sucht einfach How French Intellectuals Ruined the West oder guckt in den Spiegelartikel, wenn ihr den Artikel lesen wollt. Aber lest ihn. Oh ja, da kommt gleich das nächste Ding. Das fand ich ganz interessant, weil das bei mir in der Nähe war und weil das zusammenhängt mit noch einer größeren Geschichte, die ich danach erst richtig begriffen habe. Und zwar war hier bei mir um der Ecke an der Uni Marburg, das ist so eine sehr rote Uni, ja, noch so eine richtig klassisch rote Uni, war vom Trans- und ja, vom Intertrans-Referat war eine Veranstaltung, eine Diskussionsveranstaltung über Transaktivismus von Definitionsmacht und Selbsthass angesagt. Und da war ein Herr Till Amelungen zu eingeladen. Und dieser Vortrag basiert auf seinem Essay, das er in einem Sammelband namens Beißreflexe veröffentlicht hat, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden, denke ich. Ja, und da schreibt er halt unter dem Titel Moderne Hexenjagd gegen Diskriminierung eine kritische Auseinandersetzung mit Definitionsmacht, kritisiert Amelung mitunter eine Politik in linken und queeren feministischen Zusammenhängen, die unliebsame Gegner aus sozialen Netzwerken und akademischen Arbeitsstrukturen herausmobbe. Diese Politik, die sich selbst als Verteidigung gegen Diskriminierung verstehe, erklärt Amelung gegenüber der Jungle World, lasse sich deshalb als Mobbing bezeichnen, weil sie unbegründete Beschuldigungen, Unterstellungen und Anfeindungen gegen Einzelpersonen auf informellen Wegen über E-Mail-Verteiler, Social Media und Gossip los- und festtritt. Beim Mobbing tritt ja an die Stelle sachlicher Kritik die Zerstörung der Glaubwürdigkeit der anvisierten Person. Über Wochen und Monate erleiden die Betroffenen Anfeindungen, Unterstellungen, Drohungen und Erniedrigungen. Also wir sind genau an dem Punkt wieder, den ich jetzt heute schon mehrmals gesagt habe. Es sieht so aus, als ob langsam hier und da im linken Spektrum Leute aufwachen und sehen, in was für einen totalitären Mob sie da geraten sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Der Witz an der Geschichte ist halt, dass der Herr Amelung seinen Vortrag nicht halten durfte. Wurde er dann gemobbt? Haben Ja, sie also dann auf E-Mail-Verteilern und auf die Social Media? Feministen haben sich vernetzt und die Transaktivisten, die ihn nicht haben wollten, und haben dann den praktisch jemanden aus diesem Intertrans-Referat kaltgestellt, der den Typ eingeladen hatte. Es liegt Ja, bereits ein also der. Abwahlantrag gegen den Referentin vor, aufgrund der vorherigen Handlungen der des Referentin und aufgrund der Veranstaltung, die den Backlash bedient und der Aufklärung über Ungleichheit und Unterdrückungsmechanismen verhindern will. Also sie unterstellen ihm halt das Übliche, wie es in Amerika inzwischen auch ist. Ja, er hat ihre Felder verdorren lassen und ihr Vieh geschändet. Und ich habe ihn fliegen sehen. Er ist eine Hexe. Aber ich finde das so bitter, dass das halt in Deutschland jetzt auch schon so geht, so einfach, dass Leute genoplattformt worden, ausgeladen werden, platt gemacht Ja, ich werden. glaube, das geht schon ganz lange so. Das hat uns ja damals noch Lehman mal diese Story irgendwie erzählt, dass sie ihn da bei der einen Uni aus diesem Debattierclub gekickt haben, weil er dieses eine Video von Fire.org, dieser Freedom of Education oder wie das da irgendwie heißt, Fire, halt diese Organisation aus Amerika, den da zeigen wollte und darüber reden wollte. Sagt dem Motto, ja, wie hier, du willst darüber reden, dass irgendwie an Universitäten die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird, raus. Wenn du noch ein bisschen runterscrollst, kommt eine interessante Aussage. von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder wie auch immer man das ausdrückt, von diesem Referat. Nee, noch ein bisschen weiter unten wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Auch noch. Klima der Angst, das klingt schon mal gut. Ja, die meine Angst klingt immer gut, also. Viele, die sich für linke Themen interessieren, wenden sich ganz schnell wieder von linken Zusammenhängen ab. Ursachen sind sicherlich die zahlreichen Sprachverbote, die Verhaltens- und Meinungsdiktate und die Rigorosität, wie mit inhaltlichen Differenzen umgegangen wird. Komisch, ne? Ja, und das finde ich vor allen Dingen auch gut. Das Potenzial gehabt, die unterschiedlichen Communities im Kampf gegen Rechtsruck, der uns alle betrifft, zu vereinen. Das ist nämlich auch das Ding, ne, mit diesem ganzen Gezanke. Das. Ja, und sie zanken ja nicht nur, sie ekeln aktiv Leute weg. Ja. Und das ist halt, das ist die große Schwäche der Linken schon immer, diese Grabenkämpfe und halt Leute einfach abzustoßen durch dieses elitäre, dumme Gehabe, diese Sprachvorschriften und diese Machtkämpfe. Bah. Ja, der Herr Amelung wartet auf sein Ausfallhonorar. Ich bin mal gespannt, ob er es kriegt. Aber er hat schon angekündigt, ansonsten zu klagen. Die könnten wir auch nicht mal in unseren Stream einladen. Ja. Stimmt eigentlich. Genau, und dann haben wir nämlich auch schon den Hauptgang in diesem Menü mit viel Salz. Es gibt nämlich dieses Buch, in dem auch der Herr Amelung geschrieben hat, nämlich dieses Beißreflexe. Von der Berliner Polit-Tunte Patsy Lamour Lalove. Ich weiß nicht, Ja. ob das der richtige Name ist. Ja? Diese Anonymität im Inhalt geht mir zu weit. Also bestimmt der richtige Ja, Name. also die hat halt ein Buch geschrieben, selber ein Essay geschrieben und auch halt Essays von anderen gesammelt zu genau diesem Thema. Allerdings läuft in der queeren Szene derzeit etwas falsch. Es gibt inzwischen eine Form von queerem Aktivismus, der das Diskutieren, das Auseinandersetzen abwehrt. Die Form des Aktivismus hat sich zu einer Politik der Verbote und Bußen entwickelt, zu einer autoritären Variante von jetzt kann ich nicht weiterlesen. Eine autoritäre Von Variante von queer. Queer, auch Okay, gut. also auch genau dieses Thema, halt keine Diskussion, keine zwei Seiten, dieses Thema hat nur eine Seite, Es ist ja schon mal etc. gut, pp. dass sie es halt wirklich als autoritär auch erkennen. Also, das finde ich auch schon ziemlich bemerkenswert. Aber eigentlich wird Und es ja halt, immer so in den Freiheitskontext gestellt. ja, sagt sie ja hier unten auch, eigentlich scheint der Begriff oder eher Begriff queer das utopische Glück auf, dass die sexuell anderen ohne Angst verschieden sein können. Aber genau das geht ja nicht, wenn du innerhalb der Queerbewegung jetzt wieder so kleine Gestapos hast. Ja. Also hier aus dieser, hier, Schwule und Lesben sind reaktionär, weil ihre Identitäten sind zu einengend und sie seien zu etabliert. Aus dieser Idee heraus wurden die queeren Begriffe Homonormativität und Homonationalismus geschaffen. Was zum Also, Teufel? bitte greift euch doch alle mal Homonationalismus. an den Kopf. Das neue Feindbild sind die Homosexuellen, ja. Oh. Sind ja auch Teil des Tätervolks, wie der Ali Utlu mir damals mal erzählt hat. Auf der anderen Seite herrschen sehr feste Vorstellungen von Identität in diesem queeren Aktivismus vor. Etwa in der Kritik an Privilegien. Da wird so getan, als gäbe es die Unterdrückten und die Unterdrücker, die als Personen ganz klar auszumachen seien. Das ist bequem, aber falsch. Und die Zuteilungen sind ziemlich abstrus. Im Mittelpunkt dieser als Antirassismus ausgegebenen Anstrengungen stehen dann Weiße, die Dreadlocks tragen, was als rassistische Gewalt verstanden wird. Über die Diskriminierung am Arbeitsplatz, die deutsche Abschiebepolitik oder die alltäglich rassistische Gewalt spricht da kaum mehr jemand. Und sie wird mit so einem Ansatz unweigerlich relativiert. Also es ist richtig Feuer in der Hütte gerade. Wir sollten einfach drumherum stehen und uns dran wärmen. Weil, also das Buch hat natürlich extreme Kontroversen ausgelöst. Das Amt Die wurde eine. hier als schwul-christlich bezeichnet.